uns aus dem Tale die Gebete. 20.000 Mal, gib mir den Morgen danach. Weck mich auf, wenn ich schlaf. Mach uns groß wie ein Herr. 20.000 Meilen über dem Meer. Über dem Meer. Mach uns groß wie ein Herr. 20.000 Mal.